Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu Aaron und seinen Söhnen. Sprich auch zu allen Israeliten. Jahwe hat dies befohlen. Dritter, jeder Israelit schlachtet ein Rind, ein Lamm oder eine Ziege. Er tut dies im Lager oder draußen. Vierter, er bringt das Tier nicht zum Zelt Gottes. Er opfert es nicht Jahwe dort. Das ist eine Blutschuld. Er hat Blut vergossen. Er wird aus dem Volk entfernt. Fünfter, die Israeliten sollen ihre Opfer bringen. Sie sollen sie zum Zelt Gottes bringen. Der Priester nimmt sie an. Sie opfern sie Jahwe als Heilsopfer. Sechster, der Priester sprengt das Blut an den Altar. Das ist vor dem Zelt Gottes. Er verbrennt das Fett. Das ist ein guter Geruch für Jahwe. Siebter, sie sollen keine Opfer mehr für Ziegengötter bringen. Sie sollen keine falschen Götter anbeten. Das ist ein Gesetz für immer. Es gilt für alle Menschen. Achter, spricht zu den Israeliten und den Fremden. Jeder, der ein Opfer bringt, soll hören. Neunter, er bringt das Opfer nicht zum Zelt Gottes. Er bereitet es nicht für Jahwe vor. Er wird aus dem Volk entfernt. Zehnter, jeder Israelit und jeder Fremde darf kein Blut essen. Wer Blut isst, ist gegen mich. Ich werde ihn aus dem Volk entfernen. Elfter, das Leben ist im Blut. Ich habe euch das Blut für den Altar gegeben. Es macht euch rein. Das Blut macht die Menschen wieder gut. Zwölfter, darum habe ich den Israeliten gesagt, esst kein Blut. Auch Fremde bei euch dürfen kein Blut essen. Dreizehnter, ein Israelit oder Fremder jagt ein Tier. Er fängt Wild oder einen Vogel. Er muss das Blut auslaufen lassen. Dann muss er es mit Erde bedecken. Vierzehnter, das Leben ist im Blut jedes Tieres. Darum sage ich den Israeliten, esst kein Blut. Wer Blut isst, wird aus dem Volk entfernt. Fünfzehnter, wer ein totes Tier isst, muss sich waschen. Er muss auch seine Kleider waschen. Er ist nicht sauber bis zum Abend. Dann ist er wieder sauber. Sechzehnter, wenn er sich nicht wäscht, hat er Schuld. Er ist dann nicht rein.